Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 44. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute muss ich zunächst eine kleine Richtigstellung vornehmen. In der vergangenen Folge 43 habe ich die berühmte lauter Zeugen-Anekdote fälschlicherweise Friedell unterstellt. Tatsächlich ist sie aber Ferenc Molnár zuzuschreiben. Ich danke allen aufmerksamen Hörerinnen und Hörern für ihre netterweise durchwegs in freundlichem Ton gehaltenen Hinweise. Liebe Menschen, die ihr an euren Radioapparaten, Computern, Handys und sonstigen tongebenden Geräten offenbar doch recht aufmerksam lauscht, es ist immer wieder ermutigend festzustellen, dass es euch gibt. Bleibt so und mehrt euch. Übrigens kann sich auch das Nachhören alter Ausgaben lohnen. Es war ja womöglich nicht der erste Lapsus, der mir im Rahmen dieser Sendereihe unterlief. Dranbleiben lohnt sowieso, ist wohl kaum anzunehmen, dass es der letzte bleiben wird. Als praktizierender Dilettant weiß ich mich bei Friedell schließlich in allerbester Gesellschaft und in seltenem Maße erwünscht. Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Über Mitteilung des Fundes freue ich mich allerdings erhobenen Hauptes. Der Wille zum Dilettantismus schließt ja den Wunsch nach Weiterbildung nicht zwingend aus. Zuschriften erreichen mich am besten per E-Mail an friedell@o94.at oder per Snail-Mail an Herbert Gnauer, CO Radio Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien. Genug schwadroniert. Höchste Zeit, meinen heutigen Sendungsgast Kurt Walter Zeidler zu Wort kommen zu lassen. Die Freethinkers. Jedes Zeitalter hat ein Schlagwort, von dem es bis zu einem gewissen Grade lebt. Das damalige hieß Freidenkertum. Die Vorläufer der Freidenker waren die Latitudinarier des 17. Jahrhunderts, die alle konfessionellen Unterschiede der christlichen Sekten für unwesentlich erklärten und nur die in der Heiligen Schrift niedergelegten Grundwahrheiten als bindend erachteten. John Toland, der in seinem 1696 erschienenen Werk Christianity Not Mysterious nachzuweisen suchte, dass in den Evangelien nichts Widernatürliches, aber auch nichts Übervernünftiges enthalten sei, sprach zuerst von Freethinkers, worüber Anthony Collins dann in seiner Schrift A Discourse of Freethinking vom Jahre 1713 ausführlicher handelte. Woolston erklärte die Wunder des Neuen Testaments allegorisch. Matthew Tyndall vertrat in der Abhandlung Christianity as Old as the Creation den Standpunkt, dass Christus die natürliche Religion, die von jeher bestanden habe und von Anfang an vollkommen gewesen sei, nur wiederhergestellt habe. Seit 1735 verfasste auch in Deutschland Johann Christian Edelmann antiklerikale Schriften, worin er die positiven Religionen als Pfaffenfund bezeichnete. Er regte aber mit ihnen nicht so viel Aufsehen wie mit seinem langen Bart. Hutcheson versuchte als erster eine wissenschaftliche Analyse des Schönen und verteidigte die Kunst gegen die Theologie. Nach ihm wird sowohl das Gute wie das Schöne durch die Aussprüche eines untrüglichen inneren Sinnes erkannt. Von ähnlichen Gesichtspunkten war schon zu Anfang des Jahrhunderts der Graf von Shaftesbury ausgegangen, indem er eine Art Ästhetik der Moral schuf. Für ihn ist das Schöne mit dem Guten identisch, der gemeinsame Maßstab ist das Wohlgefallen. Trachtet zuerst nach dem Schönen und das Gute wird euch von selbst zufallen. Auch die Sittlichkeit beruht auf einer Art feinerem Sinn, einem moralischen Takt, der ebenso ausbildungsfähig und ausbildungsbedürftig ist wie der Geschmack. Es ist die Aufgabe des Menschen, eine Art sittliche Virtuosität zu erlangen. Und der Böse ist in diesem Sinne nur eine Art Stümper und Dilettant. Das Wesen sowohl der Kunst wie der Ethik besteht in der Harmonie, der Versöhnung der egoistischen und der sozialen Empfindungen. In demselben Sinne verglich der Dichter Pope in seinem berühmten Essay on Man das Verhältnis zwischen dem selbstsüchtigen und den altruistischen Seelenbewegungen sehr anschaulich mit der Rotation unseres Planeten um seine eigene Achse und um die Sonne. Was Shaftesbury lehrt, ist die Philosophie eines feinnervigen Aristokraten und Lebensartisten. Er ist einer der ersten Ästheten der neueren Geschichte, und von ihm geht eine gerade Linie zu Oscar Wilde, der gesagt hat, Laster und Tugend sind für den Künstler nur Materialien. Eine fast groteske Logisierung der Ethik findet sich hingegen bei Wollaston, der in jeder unmoralischen Handlung nichts als ein falsches Urteil erblickt. Zum Beispiel im Mord die verkehrte Meinung, dass man dem Getöteten das Leben wiedergeben könne. In der Tierquälerei die Fehlansicht, dass das Tier keinen Schmerz empfinde. Im Ungehorsam gegen Gott den irrigen Glauben, dass man mächtiger sei als er. Während sich Mandeville in seiner Schrift The Fable of the Bees or Private Vices Made Public Benefits auf den bereits im Titel angedeuteten Standpunkt des modernen Staatszynismus stellte, dass der egoistische und skrupellose Wettbewerb der Einzelnen die Triebkraft für das Gedeihen des Ganzen bilde. Hume. Die charakteristischste Erscheinung der damaligen englischen Philosophie ist aber David Hume. Seine epochemachende Tat ist die Auflösung des Kausalitätsbegriffs, den er aus der Gewohnheit, aus der häufigen Wiederholung derselben Erfahrung erklärt. Unsere Empirie berechtigt uns nur zu dem Urteil erst A, dann B, dem post hoc. Unser Geist begnügt sich aber nicht hiermit, sondern sagt aufgrund dieser immer wieder beobachteten Sukzession erst A, darum B. Er macht aus dem post hoc ein propter hoc. Auch die Idee der Substanz stammt nur aus unserer Gepflogenheit, mit denselben Gruppen von Merkmalen immer die gleichen Vorstellungen zu verbinden. Ebenso ist das Ich-Bewusstsein zu erklären. Indem wir unsere Eindrücke regelmäßig auf dasselbe Subjekt beziehen, bildet sich der Begriff eines unveränderlichen Trägers dieser Eindrücke, der aber in Wirklichkeit nichts ist als ein Bündel von Vorstellungen. Ganz im Sinne dieser Anschauungen erklärt sich Hume auch gegen die Vertragstheorie. Ehe die Menschen einen Staatskontrakt schließen konnten, hatte sie schon die Not vereinigt und der durch die Not zur Gewohnheit gewordene Gehorsam bewirkte ohne Vertrag, dass Regierungen und Untertanen entstanden. Dies alles ist echt englisch. Die ebenso vorsichtige wie kurzsichtige Betonung der Alleinherrschaft der Empirie, das Misstrauen gegen alle Metaphysik und Ideenlehre, der tief gewurzelte Konservativismus, der alles aus Gewohnheit erklärt, und die unerbittliche Flachheit, die in ihrer bewundernswürdigen Schärfe und Energie fast zum Tiefsinn wird. Berkeley. Weininger macht in Geschlecht und Charakter die sehr feine Bemerkung, die Entscheidung zwischen Hume und Kant ist auch charakterologisch möglich, insofern etwa, als ich zwischen zwei Menschen entscheiden kann, von denen der einen die Werke des Makart und Gounod, dem anderen die Rembrandts und Beethovens das höchste sind. Und an einer anderen Stelle sagt er, dass Hume allgemein überschätzt werde. Es gehöre zwar nicht viel dazu, der größte englische Philosoph zu sein, aber Hume habe nicht einmal auf diese Bezeichnung Anspruch. Was uns anlangt, so möchten wir diesen Ruhm Humes Vorläufer, dem Bischof Berkeley zu erkennen, der aus englischem Geschlecht stammend, aber in Irland geboren und erzogen, als einer der glänzendsten Vertreter des vom englischen so sehr verschiedenen irischen Geistes anzusehen ist. Er hat eine Philosophie geschaffen, die wahrhaft frei, höchst originell und schöpferisch paradox ist. Nach seinem Ausgangspunkt könnte man ihn für einen typisch englischen Erfahrungsphilosophen halten, denn er lehrt den strengsten Nominalismus. Die abstrakten Ideen sind für ihn nichts als Erfindungen der Scholastiker, Staubwolken, die von den Schulen aufgewirbelt die Dinge verdunkeln. Sie sind nicht einmal in der bloßen Vorstellung vorhanden und daher nicht nur unwirklich, sondern unmöglich. Dinge wie Farbe oder Dreieck gibt es nicht, sondern nur rote und blaue Farben, rechtwinklige und stumpfwinklige Dreiecke von ganz bestimmtem Aussehen. Wenn vom Baum im Allgemeinen gesprochen wird, so denkt jeder doch heimlich an irgendein konkretes Baumindividuum. Es gibt nur die Einzelvorstellungen, die sich aus den verschiedenen Sinnesempfindungen zusammensetzen. Ich sehe diese Kirsche da, ich fühle und schmecke sie, ich bin überzeugt, dass sich ein Nichts weder sehen noch schmecken noch fühlen lässt. Sie ist also wirklich. Nach Abzug der Empfindungen der Weichheit, Feuchtigkeit, Röte, Süßsäure gibt es keine Kirsche mehr, denn sie ist kein von diesen Empfindungen verschiedenes Wesen. Farbe ist gesehen werden, Ton ist gehört werden, Objekt ist wahrgenommen werden, esse est percipi. Was wir Undurchdringlichkeit nennen, ist nichts weiter als das Gefühl des Widerstandes. Ausdehnung, Größe, Bewegung sind nicht einmal Empfindungen, sondern Verhältnisse, die wir zu unseren Eindrücken hinzudenken. Die körperlichen Substanzen sind nicht nur unbekannt, sondern sie existieren gar nicht. Das Einzigartige und höchst Geistreiche dieser Philosophie besteht aber nun darin, dass sie durch diese Feststellungen nicht wie alle anderen Nominalismen zum Sensualismus und Materialismus geführt wird, sondern zu einem exklusiven Spiritualismus und Idealismus. Alle Erscheinungen sind nach Berkeley nichts als Vorstellungen Gottes, die er in sich erzeugt und den einzelnen Geistern als Perzeptionen mitteilt. Das zusammenhängende Ganze aller von Gott produzierten Ideen nennen wir Natur. Die Kausalität ist die von Gott hervorgerufene Reihenfolge dieser Vorstellungen. Da die Gottheit absolut und allmächtig ist, ist sie auch jederzeit imstande, diese Anordnung zu verändern und das Naturgesetz zu durchbrechen. In diesem Falle sprechen wir von Wundern. Es gibt demnach nichts Wirkliches auf der Welt als Gott, die Geister und die Ideen. Montesquieu und Rouvenacht. Aber nicht das System Berkeleys, sondern der Empirismus eroberte England und von da aus Europa. Der erste große Vertreter der englischen Philosophie auf dem Kontinent war Montesquieu, der 1721 in seinen Lettres Persanes zunächst vorwiegend Kritik übte, indem er die öffentlichen Einrichtungen und Zustände des damaligen Frankreich, Papstkirche und Klosterwesen, Beichte und Zölibat, Ketzergerichte und Sektenstreitigkeiten, Verschwendung und Steuerunwesen, Geldkorruption und Adelsprivilegien, den Verfall der Akademie, den lorschen Bankschwindel und überhaupt das ganze Regime des Absolutismus, auch des Aufgeklärten, sehr witzig, aber mit verborgenem, tiefen Ernst bloßstellte. 7 Jahre später folgten die Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ein überaus geistvolles und gründliches Geschichtswerk, worin mit deutlichem Hinblick auf das demokratische England und das absolutistische Frankreich gezeigt wurde, wie das Römische Reich zuerst der Freiheit seiner Größe und später dem Despotismus seinen Niedergang zu verdanken hatte. Auch sein drittes Werk, De l'Esprit des Lois, in dem Recht und Staat als Produkt von Boden, Klima, Sitte, Bildung und Religion dargestellt sind und die konstitutionelle Monarchie als die beste Staatsform gepriesen wird, ist ganz vom englischen Geist erfüllt. Neben ihm wirkte, von den Zeitgenossen nicht genügend gewürdigt, der Marquis Wawenarc, der trotz seiner zarten Konstitution Offizier wurde und schon 32-jährig starb. Voltaire war einer der wenigen, die seinen hohen Geist sofort erkannten, und er schrieb an den um 20 Jahre jüngeren, obskuren Kollegen: Wären Sie um einige Jahre früher auf die Welt gekommen, so wären meine Werke besser geworden. Die höchsten Eigenschaften des Schriftstellers sind für Wawenarc Clarté und Simplicité. Die Klarheit ist der Schmuck des Tiefsinns, der Kreditbrief der Philosophen, das Galagewand der Meister, die Dunkelheit das Reich des Irrtums. Ein Gedanke, der zu schwach ist, einen einfachen Ausdruck zu tragen, zeigt damit an, dass man ihn wegwerfen soll. In seiner unbestechlichen Kunst der Seelenprüfung erinnert er bisweilen an La Rochefoucauld. Er sagt, dass die Liebe nicht so zartfühlend sei wie die Eigenliebe, dass wir viele Dinge nur verachten, um uns nicht selbst verachten zu müssen, dass die meisten Menschen den Ruhm ohne Tugend lieben, aber die wenigsten die Tugend ohne Ruhm. Er erklärt die Kunst zu gefallen für die Kunst zu täuschen und findet es sonderbar, dass man den Frauen die Schamhaftigkeit zum Gesetz gemacht hat, während sie an den Männern nichts höher schätzen als die Schamlosigkeit. Aber daneben lebt in ihm noch der soldatische Geist des 17. Jahrhunderts. Eine heroische Begeisterung für den Ruhm, die Tapferkeit und die noblen Leidenschaften der Seele. Sein Lieblingswort ist L'Action. Und zugleich weist er in die Zukunft, ins Reich der Empfindsamkeit. Er erklärt, dass niemand zahlreicheren Fehlern ausgesetzt sei als der Mensch, der nur mit dem Verstand handelt. Und von ihm stammt das unsterbliche Wort, Les grandes pensées viennent du cœur. Er ist der früheste Prophet des Herzens, aber noch in einer männlichen, unsentimentalen Form, die einem stärkeren und zugleich weniger komplizierten Geschlecht angehört. Alle diese Dichter aber verblassen neben dem Stern Voltaires, der allerdings in einem prononcierten 18th century der Heros des Jahrhunderts gewesen ist. Der Generalrepräsentant des Jahrhunderts. Goethe hat in seinen Anmerkungen zu Diderot den oft zitierten Ausspruch gemacht: Wenn Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken, dass die Natur endlich ein Individuum hervorbringt, das die Eigenschaften seiner sämtlichen Ahnherren in sich begreift und alle bisher vereinzelten und angedeuteten Anlagen in sich vereinigt und vollkommen ausspricht. Ebenso geht es mit Nationen, deren sämtliche Verdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum aussprechen. So entstand in Ludwig XIV. Ein französischer König im höchsten Sinne und ebenso in Voltaire, der höchste unter den Franzosen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftsteller. Wir haben schon in der Einleitung dieses Werkes hervorgehoben, dass der Genius nichts anderes ist als der Extrakt aus den zahllosen kleinen Wünschen und Werken der großen Masse. Man kann für jedes Volk, für jedes Zeitalter einen solchen Generalrepräsentanten finden, aber auch für kleinere Segmente, für jeden Stamm, jede Stadt, jede Saison. Der Kreis, den Voltaire vertrat, hatte den denkbar größten Radius. Voltaire ist die Essenz ganz Frankreichs und des ganzen 18. Jahrhunderts. Und infolgedessen war er auch ein Kompendium aller Mängel und Irrtümer, Untugenden und Widersprüche seines Volkes und Zeitalters. Wenn er, wie Goethe in seinem schönen Gleichnis andeutet, wirklich alle verstreuten Familienmerkmale in seiner Physiognomie zusammengefasst hat, so ist es vollkommen unsinnig, ihm einen Vorwurf daraus zu machen, dass sich darunter auch Schönheitsfehler befanden. Goethe sagt an einer anderen Stelle in Dichtung und Wahrheit: Voltaire wird immer betrachtet werden als der größte Name der Literatur der neueren Zeit und vielleicht aller Jahrhunderte, wie die erstaunenswerteste Schöpfung der Natur. Dies empfanden, ein seltener Fall in der Geistesgeschichte, seine Zeitgenossen in fast noch höherem Maße als die Nachwelt, was eben daher kam, dass sie in ihm ihren unvergleichlichen Dolmetsch erblicken mussten. Er war eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Man reiste von weit her nach seinem Landsitz Ferney wie zum Anblick eines Bergriesen oder einer Sphinx. Als er einmal einen Engländer, der sich durchaus nicht abweisen lassen wollte, mit einem Scherz loszuwerden suchte, indem er ihm sagen ließ, die Besichtigung koste 6 Pfund, erwiderte dieser augenblicklich, hier sind 12 Pfund und ich komme morgen wieder. Wenn er auf Reisen war, verkleideten sich junge Verehrer als Hotelkellner, um in seine Nähe gelangen zu können. Als er kurz vor seinem Tode vor der Pariser Aufführung seiner Irene nach Hause fuhr, küsste man seine Pferde. Der Märtyrer des Lebens. Und obgleich seitdem schon 5 Generationen vorübergegangen sind, sind uns noch heute wenige Gestalten der Literaturgeschichte so vertraut und intim bekannt wie er. Seine Biografie ist eine Geschichte aus unseren Tagen, aus allen Tagen. Nirgends spürt man eine Distanz, weil er in Größe und Schwäche immer ein warmer, lebenssprühender Mensch war. Er war eine sonderbare Mischung aus einem Epikureer und einem Asketen der Arbeit. Schon als Knabe hatte er eine große Vorliebe für elegante Kleider und gutes Essen, und sein ganzes Leben lang war er bestrebt, sich mit einem ganz seniorealen Luxus zu umgeben, zu dem er sich aber mehr durch seine Leidenschaft für schöne Form und großartige Verhältnisse als durch wirkliche Genusssucht hingezogen fühlte. Als er auftrat, war ein homme de lettres ein gesellschaftlich unmöglicher Mensch, ein Desperado, Tugendnichts und Outlaw, Schmarotzer, Hungerleider und Trunkenbold. Voltaire war der erste Berufsschriftsteller, der mit dieser festgewurzelten Tradition brach. Er führte von allem Anfang an ein Leben im vornehmen Stil und brachte es zumal in der zweiten Hälfte seines Daseins zu fürstlichem Reichtum. Er besaß 20 Herrschaften mit 1200 Untertanen und einem Jahresertrag von 160.000 Francs, herrliche Villen und Schlösser mit Äckern und Weinbergen, Gemäldegalerien und Bibliotheken, kostbaren Nippes und seltenen Pflanzen, einen Stab von Lakaien, Postillonen, Sekretären, einen Wagenpark, einen französischen Koch, einen Feuerwerker, ein Haustheater, auf dem berühmte Pariser Künstler gastierten und sogar eine eigene Kirche mit der Inschrift Deo Erexit Voltaire. Diesen Wohlstand verdankte er zum Teil Pensionen und Bücherergebnissen. Die Henriade zum Beispiel hatte ihm allein 150.000 Francs eingebracht, während er die Honorare für seine Theateraufführungen regelmäßig an die Schauspieler verschenkte. Zur größeren Hälfte allerlei dubiosen Geldgeschäften, die er mit großem Geschick betrieb. Börsenspekulationen, Kaufvermittlungen, Korntransaktionen, Grundstückschiebungen, Armeelieferungen, hochverzinsten Darlehen. In Berlin erregte er durch einen derart zweideutigen Handel, der ihn in einen skandalösen Konflikt mit dem jüdischen Bankier Abraham Hirschel verwickelte, das Missfallen Friedrichs des Großen. Lessing fällte sein Urteil über diese Affäre in dem Epigramm. Und kurz und gut den Grund zu fassen, warum die List dem Juden nicht gelungen ist, so fällt die Antwort ungefähr: Herr Voltaire war ein größerer Schelm als er. Es kann als nachgewiesen gelten, dass er damals einige Worte in den Verträgen mit Hirschel nachträglich geändert hat. Auch sonst nahm er es im Privatleben mit der Wahrheit nicht sehr genau. Um an die Stelle des Kardinals Fleury in die Akademie gewählt zu werden, schrieb er an verschiedene Personen Briefe, in denen er versicherte, er sei ein guter Katholik und wisse nicht, was das für Lettres philosophiques seien, die man ihm zuschreibe. Er habe sie nie in der Hand gehabt. Als er sich später ein zweites Mal und diesmal erfolgreich um diese Ehre bewarb, die seinem Ruhm nicht das Geringste hinzugefügt hat, verglich er Ludwig XV. Mit Trajan. Beim Erscheinen des Candide schrieb er an einen Genfer Pastor: »Ich habe jetzt endlich den Candide zu lesen bekommen. Und ganz wie bei der Jeanne d'Arc erkläre ich Ihnen, dass man von Vernunft und Sinnen sein muss, um mir eine derartige Schweinerei anzudichten.« In die Pucelle mischte er absichtlich Unsinn, damit man sie ihm nicht zutraue. Über seine Histoire du Parlement de Paris schrieb er in einem offenen Brief im Mercure de France: »Um ein solches Werk herausgeben zu können, muss man mindestens ein Jahr lang die Archive durchwühlt haben. Und wenn man in diesen Abgrund hinabgestiegen ist, ist es noch immer sehr schwierig, aus ihm ein lesbares Buch herauszuholen. Eine solche Arbeit wird eher ein dickes Protokoll werden als eine Geschichte. Sollte ein Buchhändler mich für den Verfasser ausgeben, so erkläre ich ihm, dass er nichts dabei gewinnt. Weit davon entfernt, dadurch ein Exemplar mehr zu verkaufen, würde er umgekehrt dem Ansehen des Buches schaden. Die Behauptung, dass ich, der ich länger als 20 Jahre von Frankreich abwesend war, mich derartig in das französische Rechtswesen hätte hineinarbeiten können, wäre vollkommen absurd.« Über das Wörterbuch schrieb er an D'Alembert: »So wie es die geringste Gefahr damit hat, bitte ich Sie sehr, mir davon Nachricht zu geben, damit ich das Werk in allen öffentlichen Blättern mit meiner gewohnten Ehrlichkeit und Unschuld desavouieren kann.« Und in einem Brief an den Jesuiten Pater de la Tour erklärte er sogar: »Wenn man je unter seinem Namen eine Seite gedruckt habe, die auch nur einem Dorfküster Ärgernis geben könnte, so sei er bereit, sie zu zerreißen. Er wolle ruhig leben und sterben, ohne jemand anzugreifen, ohne jemand zu beschädigen, ohne eine Ansicht zu vertreten, die jemand anstößig sein könnte. Man wird wohl sagen dürfen, dass er die Absicht, nirgends anzustoßen, nur sehr unvollkommen erreicht hat. Man muss allerdings bedenken, dass es zu jener Zeit für einen Schriftsteller äußerst gefährlich war, sich zu Werken zu bekennen, die bei der Kirche oder der Regierung Missfallen erregen konnten, und dass nahezu alle Kollegen Voltaires in solchen Fällen dieselbe Taktik des Ableugnens und der Anonymität beobachteten. »Ich bin«, sagte er zu D'Alembert, »ein warmer Freund der Wahrheit, aber gar kein Freund des Märtyrertums.« Wir müssen in Voltaire gleichwohl eine neue Form des Heldentums erblicken. An die Stelle der Märtyrer des Todes waren die Märtyrer des Lebens getreten. Und die Läuterung durch Askese wird nicht mehr in den Klostermauern, sondern mitten im Drängen der Welt gesucht. Der Tod erscheint nicht mehr als Glorifikation des Lebens, und als Held gilt nicht mehr, wer dem Leben entsagt, sondern wer im Leben entsagungsvoll weiterkämpft. Lieber Kurt-Walter Zeidler, vielen herzlichen Dank zunächst fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, persönlicher Bezug, indem ich noch als Gymnasiast diese Kulturgeschichte der Neuzeit gelesen und, ich muss sagen, mit sehr großem Vergnügen gelesen habe. Würden Sie sagen, dass dieses Buch Sie beeinflusst hat? Es mag mich in gewisser Weise auch dazu motiviert haben, dann Philosophie zu studieren. Durchaus, ja. In dem Abschnitt, den Sie jetzt zu lesen hatten, geht es sehr stark um Philosophen und Philosophien. Würden Sie da der Meinung Ihres verstorbenen Kollegen Friedell beipflichten? In vielen Punkten ja, in manchen ja, muss man vielleicht etwas, könnte man das eine oder andere natürlich hinterfragen. Es ist ja auch gerade dieser Abschnitt, die Freethinkers, ist so da kommen sehr viele Namen vor, nicht? Die nur so stichwortartig werden da Namen wie John Tolland oder Anthony Collins eben als Vertreter der Freidenker genannt, oder Woolston oder Matthew Tindall. Genannt wird auch Johann Christian Edelmann, also ein deutscher Freidenker, wobei der hier etwas schlecht wegkommt bei Friedel, wenn er schreibt, er erregte mit seinen antiklerikalen Schriften nicht so viel Auftreten wie mit seinem langen Bart. Nicht? In Wahrheit war dieser Johann Christian Edelmann ist eine hochinteressante Figur der deutschen Geistesgeschichte. Er ist nämlich der erste Spinozist in Deutschland. Und zwar Spinozist in dem Sinn, dass er ab 1740 stark unter dem Eindruck des theologisch-politischen Traktats von Spinoza steht. Er ist also ein Mann, der auf eine historisch-kritische Bibelkritik zielt und sich damit den Hass und die Verfolgung durch die Theologen aller Konfessionen zuzog und durch halb Deutschland gejagt, dann schließlich in Preußen Friedrichs des Großen erst eine Zuflucht fand. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er künftighin auf das Publizieren verzichte. Also eine interessante, wie gesagt, interessante und viel zu wenig bekannte Figur der Geistesgeschichte. Interessant nämlich auch insofern, als dieser Johann Christian Edelmann zunächst vom Pietismus herkommt, also Vertreter eines, wie man so sagt, radikalen Pietismus ist, sprich eines prononciert kirchenkritischen Pietismus, der sich dann vor allem unter dem Einfluss Spinozas zu einem Aufklärer wandelt. Also eine interessante Figur der Geistesgeschichte, die eine Brücke schlägt vom Pietismus zur Frühaufklärung. Das mag vielleicht daran liegen, dass Friedel Spinoza zwar faszinierend fand, aber nicht wirklich geschätzt hat. Er widmet ihm einen mittellangen Abschnitt, sage ich mal, indem er sagt, ja, das sind ganz, ganz faszinierende Gedankengänge, aber eigentlich schon pathologisch. Ein Irrsinniger, nicht? Ja. Weil er die Sachen zerdenkt. Zerdenkt, ja. Das ist jetzt natürlich der Subjektivität Friedels geschuldet. Wobei er ja nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass er eben subjektiv schreibt, und eigentlich finde ich darin eine versteckte Aufforderung, oder gar nicht so versteckte Aufforderung, sich selbst damit zu beschäftigen. Ja, insoweit ist auch jedem Leser dieser Kulturgeschichte der Neuzeit nahezulegen, ja, manches zu hinterfragen, nicht nochmal genauer nachzusehen. Gerade solche Stellen, wie etwa hier in diesem Kapitel die Freethinkers, nicht, wo ein gutes Dutzend an Namen genannt wird, oder sollte man besser sagen, fallen gelassen wird. Gerade an solchen Stellen muss man etwas vorsichtig dann sein. Man fragt sich auch, warum dann gerade die Freidenker sozusagen in einem Atemzug dann genannt werden mit Shaftesbury, nicht dem, ja, einem der wirkungsvollsten Vertreter des Ästhetizismus, nicht, von dem ja, wie Friedel sehr richtig feststellt, eine gerade Linie zu Oscar Wilde führt. Ja, also warum Shaftesbury oder der Philosoph Hutcheson, warum die hier gerade unter der Überschrift Freethinkers zusammen mit, ja, Collins und Tolland genannt werden, ist nicht so ganz durchsichtig, aber Ja. In den anderen Abschnitten über Hume zum Beispiel, waren Sie einverstanden mit Friedels Beurteilung? Ja, er führt hier die wesentlichen Punkte der Humeschen Philosophie, wie man sie auch in jeder Philosophiegeschichte dann nachlesen kann, durchaus richtig an. Gut, was dann kommt, sind auch die typischen deutschen Vorurteile gegenüber England und der englischen Philosophie, die darunter weg als empiristisch, nicht, und flach abgetan wird. Wie weit war der Stil seiner Zeit? Sicherlich. Die Neigung zu völkerpsychologischen Pauschalurteilen verdankt sich sicher dem Zeitalter Friedels. War damals weit verbreitet, ja. War sehr verbreitet, war gang und gäbe, ja. Nun, Friedel lebt in einer Zeit, wo man gewissermaßen bedenkenlos seine Vorurteile noch formulieren konnte. Nach den Erfahrungen, die wir ja seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht haben, ist uns diese Bedenkenlosigkeit abhanden gekommen. Würden Sie das eher bedauern oder finden Sie das eine gute Entwicklung? Im Sinne der Political Correctness muss man sagen, ja, es ist eine positive Entwicklung. Was nicht positiv daran ist, sind die historischen Erfahrungen, die es geradezu notwendig gemacht haben, jedenfalls nicht mehr öffentlich im Sinne solcher Vorurteile zu äußern. Negativ daran ist allerdings auch eine gewisse Verkrampftheit dann im öffentlichen Diskurs. Sie meinen, dass man sich heute eher aus Sicherheitsgründen, sage ich mal, zurückzieht auf eine approbierte, in der Fachkollegenschaft anerkannte Meinung und sich nicht mehr so sehr aus dem Fenster lehnt, persönlich? Ja, das ist vielfach zu beobachten, wobei man vielleicht doch dazu sagen muss, dass die wirklich nonchalante Art, in der Friedel mit seinen eigenen Vorurteilen und die seiner Zeit kultiviert und zum Besten gibt, dass sicherlich auch nicht schade ist, dass uns diese nonchalante Art abhanden gekommen ist. Am Ende des Abschnitts kommen wir zu einem absoluten Liebling Friedels. Es ist auch der Beginn eines längeren Passus, Voltaire. Ja, Voltaire. Friedel deutet es ja selbst an, dass Voltaire von seinen Zeitgenossen mehr geschätzt wurde als von der Nachwelt. Und jetzt, 2-3 Generationen nach Friedel, ist der Stern Voltaires sicherlich nicht leuchtender als in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Man könnte von ihm sagen, was Nietzsche über einen deutschen Autor, auch Aufklärer des 18. Jahrhunderts, nämlich über Wieland gesagt hat: Seine Gedanken geben uns nichts mehr zu denken. Indem das, wofür Voltaire kämpfte und wofür er stand, eben die Ideen der Aufklärung, indem diese Ideen Gemeingut geworden sind, geben uns seine Ideen nichts mehr zu denken. Und insofern ist verblasst sein Ruhm hinter dem Erfolg der Ideen, deren Repräsentant er war. Sie sehen also die Aufklärung zumindest aus einem philosophischen Blickwinkel am Ziel angekommen. Das ist zu Ende gedacht? Nein, das würde ich nicht sagen, dass die Aufklärung zu Ende gedacht ist. Es ist ja eine Also die Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, um jetzt diese drei Schlagworte dann der französischen Revolution zu nennen. Ja, wenn man schon sagt Ideen, dann ist das ja nicht etwas, wo man sich zurücklehnen oder auf dem man sich ausruhen könnte, sondern Idee, würde ich sagen, ist ja etwas, das nur wirklich ist, indem es wirklich ist. Das ist also nicht ein feststehender Besitz, sondern etwas, das es zu realisieren gilt, und zwar immer und überall. Also insofern kann die Aufklärung kein endgültiges, letztgültiges Resultat haben, auf dem man sich jetzt ausruhen könnte. Das wäre so wie eine Wahrheit, nicht, von der man meint, man könne sie schwarz auf weiß besitzen und dann getrost nach Hause tragen. Auch das ist eine Illusion. Also als Auftrag, als Aufgabe gilt es, diesen aufklärerischen Impetus zu bewahren. Aber es ist nicht so, dass wir wie noch in den Zeiten Voltaires und wie noch im 19. Jahrhundert und vielfach noch im 20. Jahrhundert in vielen Gegenden Europas, wir nun für diese Ideale der Aufklärung auf die Barrikaden steigen müssten. Also die Ideale der Aufklärung sind so weit in der Realität angekommen und umgesetzt, dass man darüber hinausgehen sollte. Nun, sie sind in den demokratischen Rechtsstaaten, sind diese Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, um die, naja, jedenfalls für einen Philosophen wahrscheinlich wichtigsten Programmpunkte zu nennen, sind diese Freiheiten realisiert. Das ist allerdings in der Tat eine Entwicklung, die zu Friedels Tagen in Europa oder Mitteleuropa ja erst ihren Anfang genommen hatte. Nun ja, 1918, 1919, ein Zusammenbruch der Monarchien, also der großen Monarchien auf dem Kontinent. Gut, damals etablierten sich zunächst mal ziemlich wackelige Demokratien, die ja dann auch im Zentrum Europas den Stürmen der Zeit nicht gewachsen waren. Gut, insofern muss man dann sagen, der demokratische Rechtsstaat wurde dann erst im Gefolge des Zweiten Weltkrieges dann realisiert. Würden Sie eine Tendenz sehen, dass sich die Demokratien in Gefahr begeben, dass sie vielleicht wieder zu wackeligen Demokratien werden in unseren Tagen? Das ist immer die große Frage, wie weit eine Staatsform vielleicht nur unter bestimmten Bedingungen existenzfähig ist. Also, man kann ja die Frage stellen, ob Demokratie nicht womöglich eine Staatsform ist, die nur für politische Schönwetterperioden taugt. Aber das kann man dann jeweils nur bei entsprechenden Stresstests, dann wird man das absehen können. Gut, es gibt da, ich meine damit das jetzt nicht allzu pessimistisch oder defätistisch klingt, es gibt ja tatsächlich interessante, vielleicht interessantere Regionen auf der Welt als Europa, nicht, wo tatsächlich sowas wie ein großer Test für Demokratie stattfindet. Weltgegenden, auf die man von hier eher selten blickt. Also ein demokratiepolitisch ganz interessantes Testfeld ist etwa Indien. Nicht, der größte demokratische Staat der Welt, wo die demokratische Staatsform ja ganz anderen Belastungen auch ausgesetzt ist als bei uns. Wäre es denkbar, dass wir von diesen jüngeren Demokratien ein Know-how zurück importieren könnten, um unsere älteren Demokratien vielleicht... Naja, gar so alt sind ja unsere Demokratien. Ja, es kommt dann immer drauf an. Nicht? Wir können natürlich auf Griechenland, auf das alte Griechenland, aber auch hier nur auf ausgewählte Beispiele wie etwa Athen verweisen, aber gerade da ist die demokratische, also die athenische Demokratie ist nicht unbedingt ein großartiges Vorbild. Inwiefern? Insofern, dass gerade die demokratische Herrschaft Athen zugrunde gerichtet, also die damalige demokratische Herrschaft Athen zugrunde gerichtet hat, im 5. Jahrhundert. Das ist ja die Voraussetzung für die Staatsphilosophie Platons. Die lebt ja aus dieser geschichtlichen Erfahrung heraus oder ist entstanden aus dieser politischen Erfahrung heraus, dass hier ein politisches Gemeinwesen, seine Heimatstadt Athen, sich durch politische Unvernunft, und zwar durch die Unvernunft der Demokraten, sich selbst den Garaus macht. Friedel selbst war ein prononzierter Demokratieskeptiker. Nun ja, die Geschichte der 30er Jahre hat ihm ja auch in dieser Demokratieskepsis dann leider Recht gegeben. Wie gesagt, waren diese Demokratien, jedenfalls in Zentraleuropa, zum Beispiel der Schweiz, eben abgesehen nicht recht wetterfest, waren auch eben historisch viel zu wenig verankert, hatten viel zu wenig Zeit, sich auch im Bewusstsein ihrer Bürger zu etablieren. Wobei das aber ja jetzt nicht primär gegen die Demokratie spricht, sondern wohl eher gegen die Umstände, nämlich die politisch-außenpolitische Großlage, in die diese neuen Demokratien in Zentraleuropa nach dem Ersten Weltkrieg eingebettet waren. Und hier hat man ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann glücklicherweise die Lehren daraus gezogen und war frühzeitig bemüht, nun wirklich einen tragfähigen internationalen Rahmen für die Demokratie in Europa zu schaffen. Sie haben Friedel, wie Sie gesagt haben, vor vielen Jahren gelesen. Seither sind Sie den Texten nicht mehr begegnet, oder? Ja, es ist eines der vielen Bücher, die man irgendwo im Schrank stehen hat. Und alle paar Jahre schaut man dann wieder mal rein und stellt es dann wieder zurück. Aber es ist nicht ein Buch, mit dem ich jetzt ständig sozusagen Austausch pflegen würde. Aber es hat mich seinerzeit also sicherlich sehr wohl, womöglich bis in meine Berufswahl hinein beeinflusst. Würden Sie sagen, dass Sie Friedel da jetzt wiedererkannt haben in Ihrer Erinnerung und sagen, ja, das ist so, wie ich ihn in Erinnerung hatte? Oder? Ja, durchaus. Ja. Ja, ich meine, man könnte jetzt über Friedel oder auch über einzelne Punkte da in diesem von mir gelesenen Abschnitt noch eine ganze Menge sagen. Aber er erwähnt da zum Beispiel den Otto Weininger. Otto Weininger, das scheint ja auch einer seiner Lieblingsphilosophen, Ansprechpartner zu sein. Das ist ja eine eher skurrile Gestalt, dieser Otto Weininger. Ja, von seinen Zeitgenossen maßlos überschätzt, also eine Art jugendhafte Erlösergestalt. Wie gesagt, also er scheint mir eine reichlich skurrile Gestalt. Er hat eben Aufsehen erregt durch seinen Selbstmord im Beethovenhaus, hat sich dort erschossen. Bekannt durch sein Hauptwerk Geschlecht und Charakter. Das klingt schon danach, als wären die Inhalte heute unter politisch korrekten Gesichtspunkten nicht mehr sehr anerkannt. Ja, also er ist sicher kein Vertreter einer Genderphilosophie, nicht, sondern besteht also darauf, dass Männliches und Weibliches doch sehr verschieden sind, wenngleich Personen beiderlei Geschlechts dann immer auch entsprechende Anteile von Männlichem oder Weiblichem zugegen sind. Oder er selbst, also Meininger, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war wohl eher, der hatte wohl eher homoerotische Neigungen. Ah ja, und das Weib war für ihn etwas, das den Mann nicht hinauf, sondern herabzieht. Also eine Gefahr. Eine Gefahr, ja. Und, wie sich aus dieser vertikalen Angabe schon ergibt, eine unter ihm stehende Gefahr. Ja, naja, gut, das ist immer, ja, das ist aber... Friedel und Weininger hatten meines Wissens beim selben Professor Jodl, der Ethik, der hat ja die Grabrede auf Weininger gehalten, wenn ich mich recht entsinne, und hat ihn so als eine Erlöserfigur begriffen. Also unter den Zeitgenossen war Weininger zumindest zum Teil also eine Art Star zu Lebzeiten. Ja, ja. Wie beurteilt man ihn heute? Kommt er überhaupt im philosophischen Kanon, sage ich jetzt mal, vor? Also im philosophischen Kanon, soweit ich das beurteilen kann, nicht, aber er ist also eine, ja, in der Geistesgeschichte, naja, zum Teil auch Kuriositätenkabinett des Geistes, hat er sich sozusagen einen bleibenden Platz erobert. Nicht aber im Gedankengebäude. Ja, ich hoffe nicht. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast war Kurt Walter Zeidler. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 26. August 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.